dann mache ich jetzt einen gewissen Sprung, nur abrundend, dass er in dieser Untersuchung der antiautoritären Bewegung, auf die ich jetzt erstmal nicht näher eingehen kann, wie er das gewichtet, wie er das bilanziert, dass er da weiter verfolgt über dieses Gutachten über das SPK 1970 auch, Anfang 70 in Heidelberg, wie das konkret in quasi Machtkämpfen, in dem Kampf um Aneignung von Raum, von gesellschaftlicher Raumzeit, hätte ich es etwas gedrückt, durch jetzt in dem Fall Psychiatrisierte oder Leute, die ihre psychischen Beschädigungen versuchen zu therapieren zu lassen, wie das selbst von Leuten in die Hand genommen wird, gerade auch unterprivilegierten, sozial eher unterprivilegierten, und wie das auch in gegen die und in der Institution Uni, da eben die Heidelberger Unikliniken, durchgesetzt werden kann. Und in diesem Zusammenhang ist es lohnenswert, dieses Gutachten von Peter Brückner sich näher anzugucken, weil er dann alles zusammenfasst, was er kurz zuvor oder fast zeitgleich in dem Aufsatz Provokation als Selbstbefreiung, das heißt anders, ist das immer wieder komischerweise, dargelegt hat. Provokation als muss man sich ja wirklich als organisierte Selbstfreigabe. Da ist jedes Wort mit Bedacht auch entwickelt, weil es geht immer, die Selbstfreigabe darf sozusagen nicht verpuffen in die eine Richtung der Gegenkulturen, das ist für ihn fast schon ein Schimpfwort, so wie er es pejorativ gefärbt einsetzt, die sich also ausliefern und diesen Entwurf einer befreiten Gesellschaft eigentlich schon für sich selbst als Subjekte ausliefern, indem sie Landkommunen machen oder in Rebellen-Szenen und so weiter. Das hat er beschrieben, das hat er auch sehr streng analysiert, ohne die Opfer jetzt wiederum irgendwie zu dämonisieren oder abzutun. Ganz absichtlich tut er das nicht. Und in der anderen Richtung diese Redogmatisierung. Und in dieser Selbstfreigabe, die verpufft, hilft eigentlich, und das ist genau die Kralsche Fragestellung, hilft eigentlich nur eine, das darf ich das Wort mal ausnahmsweise benutzen, nicht inflationär, eine dialektische, eine wechselbedingende, auseinanderentwickelte, also das eine aus seinem anderen, spekulativ ja auch begriffene, spekulativ reflektierte, ineinander gespiegelte, ja, Entwicklung von Organisierung, von Selbstorganisierungsformen als Selbstdisziplinierung und zugleich Emanzipation sukzessive in diesen, nicht Gemeinschaften, sondern diesen Assoziationen, eben keine Vergemeinschaftlichung, sondern Assoziierung von Individuen, die auch einen größeren Lust gewinnen, die auch die Unlust, die ihnen das kapitalistische System in der Gesellschaft, in der Kultur des Unbehagens, im Unbehagen an der Kultur auferlegt, ein Stück weit abbauen können, gegenseitig, ohne jetzt zur Sekte, zur Psychosekte, zur Kommune in diesem Inzucht, wie er es auch nennt, Zusammenhang zu werden. Und das ist das große Thema sowohl von Krahl, kurz vor Krahls Tod, 1970, 71 so, und von Brückner. Das ist genau auch die gleiche Fragestellung. Wie ist das möglich? Und dann geht sozusagen alles den Bach runter.